So, schönen guten Abend alle zusammen. Ich begrüße euch ganz herzlich zur letzten Bundesvorstandssprechstunde vor dem Bundesparteitag, an dem wir dann einen neuen Vorstand wählen. Heute gibt es so ein bisschen Resümee des Bundesvorstands zur vergangenen Amtsperiode. Ich begrüße ganz herzlich Lothar, Carsten, Steffen und Thomas. Der Rest der Truppe wird wahrscheinlich dann irgendwann auch nochmal nachkommen. Ja, dann fangen wir mal mit Carsten an. Carsten, wie war's? Wie war's, ja. Ach, eigentlich so schlecht, wie es teilweise irgendwo dargestellt wird, ist es definitiv nicht gewesen. Das kann man auch nicht sagen. Es hat viele Phasen gegeben, wo wir sicherlich anders hätten agieren können, aber das ist so eine Geschichte, dass man im Nachgang ja sowieso immer klüger ist. Wenn du vorher schon weißt, wie es läuft, dann wären die Entscheidungen wach. Und ja, es ist ein neues Team gewesen. Und ja, was soll ich sagen? Wir kommen alle miteinander klar, was aber nicht heißt, dass alle miteinander arbeiten können in der Konstellation. Und das mussten wir leider auch feststellen. Das hat die Sache nicht unbedingt einfacher gemacht, weil manche Menschen halt eine unterschiedliche Arbeitsweise haben. Das ist aber normal, denke ich mal, in solch gewählten Vorständen. Und ja, wir haben halt versucht, irgendwo noch das Beste draus zu machen. Tja, vielen Dank. Paki, schön, dass du auch da bist. Wie gesagt, wir machen heute ein bisschen Resümee. Wie sieht's denn für dich aus so im Rückblick? Ja, ich hol mal eben tief Luft. Ich habe jetzt gerade eine Stunde Pressesitzung hinter mir und habe relativ viel Redeanteil gehabt und moderiert. Hatte gehofft, es bleiben noch 2-3 Minütchen, um eine kurze Zigarettenpause dazwischen zu schieben. Aber so wie der heutige Abend verläuft, verlief auch so ein bisschen meine Amtszeit. Also es gab eigentlich für mich persönlich kaum einen Moment, um mal Luft zu holen, weil überall Not am Mann und an der Frau war. Ich habe ja angefangen, erstmal das Presseteam neu aufbauen zu müssen. Nebenher gab es unglaublich viel Störfeuer. Ich erinnere an die Diskussionen zum Thema Liquid Feedback, obwohl ich eigentlich nur bei einem Vortrag war. Also egal, was ich gemacht habe, es war immer irgendwo eine Seite, die sich nicht abgeholt fühlte, die sich nicht mitgenommen fühlte. Und da meine ich jetzt mit Seite nicht irgendwelche Flügel in der Partei, sondern immer einfach irgendwo Leute, die mit meiner Arbeit oder mit meiner Kommunikationsart unzufrieden waren, was dem geschuldet war, dass ich halt auch sehr viel mir vorgenommen hatte, sehr viel um die Ohren hatte und sehr viele Leute auch meinen Kontakt gesucht haben. Also ich hatte teilweise Tage mit 20, 30 Telefonaten am Tag, circa 40, 50 DMs und dann noch Mailverkehr. Und das alles neben Beruf und Privatleben. Also ich kann verstehen, dass in der Hardcore-Zeit 2013, 2012 und davor Leute regelrecht verbrannt sind. Und ich musste mich dann auch wirklich dazu zwingen, Sachen liegen zu lassen, Sachen fallen zu lassen, teilweise auch in der Qualität der Sachen, die ich gemacht habe, zu schludern. In der Kommunikation mit meinen Kollegen habe ich sehr stark geschludert, was ihr alle auch mitbekommen habt. Weil es einfach nicht machbar war. Es ging nicht. Es brannte überall lichterloh. Es fehlten Vorbereitungen, was die Pressearbeit anging. Ich habe den Pressesprecher komplett einarbeiten müssen. Der war letztendlich nicht vorbereitet vom vorherigen Vorstand. Also inhaltlich gab es keine Strategie, nichts. Es gab einfach nichts. Ich habe vom Sekor keine richtige Übergabe gegeben. Das Einzige, was er mir mitgegeben hat, war ein Termin. Das ist nicht böse gemeint. Es war einfach so viel offen und es waren so viele Baustellen. Und ich wollte einfach mein Bestes geben. Ich wollte einfach gucken, dass zumindest das Mindeste von der Qualität her irgendwie erreicht wird. Und wie Carsten schon sagte, da bin ich natürlich dann eben auch an meine Grenzen gestoßen, auch im Umgang mit meinen Kollegen, im Umgang mit Beauftragten, im Umgang mit Landesvorständen, wie ich halt anfangs beschrieb. Und das hat sich eigentlich durch die ganze Amtszeit gezogen zum Wahlkampf. Zur Wahlkampfzeit wurde es etwas besser, weil einfach alle beschäftigt waren, sich nicht mehr beschweren konnten. Und wir einfach nur noch gemacht haben und rausgeballert haben. Teilweise haben Pascal und ich zum Schluss mehrere Nachtschichten hintereinander gefahren, um den Kram abzuarbeiten, weil auch viele Presseanfragen, viele Wahlprüfsteine und was sonst noch alles so offen war, beackert werden musste. Und ja, da will ich gar keinen irgendwelche Vorwürfe machen. Ich will mich da aber auch nicht rechtfertigen, dass mir Fehler passiert sind. Ich habe da überhaupt kein Problem mit, dass ich Fehler mache. Ich habe auch geschafft, das möchte ich dazu auch sagen, dass ich nicht verbrannt bin. Also ich habe jetzt keinen Schwächeanfall. Ich hatte anfangs der Amtszeit einen kleinen Schwächeanfall bei unserer ersten Bufo-Klausur. Das lag aber wohl mehr an meinem exorbitant hohen Kaffeekonsum und wenig Schlaf. Da mussten mich meine Kollegen dann kurzzeitig mal eben ins Krankenhaus verfrachten. Das ist aber alles wieder glimpflich abgelaufen. Und danach habe ich mich dann gesundheitlich auch einfach besser Griff gehabt und ja, war sehr turbulent. Ja, vielen Dank. Ich frage erstmal so ein bisschen rum, bevor wir dann so auf Dinge eingehen und das mit dem Fragenstellen machen. Ja, Lothar und Steffen, wie war es denn so schatzmeisterlich bei euch? Ja, so insgesamt kann man natürlich nicht sagen, dass die Arbeit vom Gesamtvorstand, mich natürlich eingeschlossen, wirklich erfolgreich war, muss man so sagen. Die Frage ist halt, was hätte man besser machen können, muss jeder für sich fragen. Vielleicht ein bisschen weniger, also von meiner Seite aus ein bisschen weniger auf die Schatzmeisterei gucken, mehr auf Gesamtvorstand. Kann man so im Nachhinein wahrscheinlich schon sagen. Ansonsten der Schatzmeisterei ist halt viel Rechenschaftsbericht, viel irgendwelchen Gliederungen hinterherlaufen, viel überprüfen, was da so gemacht worden ist. Ja, die meisten haben es mitbekommen, Irmgard tritt jetzt so ein bisschen kürzer, zieht sich raus. Dafür haben wir einen neuen Mitarbeiter gewonnen mit Martin. Auch einen recht guten. Er ist still, das werden die mit den Mitarbeitern dann schon auch gemerkt haben, aber er kennt sich aus, kann was wegschaffen, das passt. Also von daher, auf der Seite sind wir dann wiederum im Reinen. Finanztechnisch wird es natürlich immer schwieriger momentan. Wir haben im nächsten Jahr mit der Parteienfinanzierung, also erwartet wird, dass etwa 13 bis 15% weniger der Bescheid ist als der letzte Bescheid. Dann der Bescheid, der 2019 kommt, wird, wenn nicht sehr stark was passiert, sehr schlimm werden. Nicht direkt wegen den Wahlergebnissen, wir zehren noch von der Europawahl. Aber wegen Eigeneinnahmen, die sind in diesem Jahr drastisch geringer geworden. Da müssen eigentlich sämtliche Gliederungen noch versuchen gegenzusteuern. Ob es klappt, wird sich dann zeigen. Ja, das war erstmal so, was von mir aus kommt. Ja, vielen Dank. Steffen? Ja, gebe ich auch noch kurz meinen Senf dazu. Auf jeden Fall ein sehr intensives Jahr, länger als erwartet, am Ende dann doch, weil wir den BPT nach hinten verschoben haben mit einem ziemlich frühen Abgang durch den Michael. Da ist einiges liegen geblieben, was da auf der Tagesordnung stand. Wir haben es dann doch noch seitdem in voller Anzahl bis zum Ende gebracht und ja, und ich bin tatsächlich stolz auf diesen Vorstand, dass wir es bis hierhin gebracht haben erstmal und hier kurz vorm BPT stehen. Sehr viel gelernt. Erstaunlicherweise auch noch mit dem Rauchen aufgehört. Und ja, definitiv eine sehr wertvolle Zeit. Das erstmal dazu. Ja, dankeschön. Last not least, Thomas, wie sieht's denn so vom Generalsekretariat her aus? Ja, also erstmal schönen guten Abend nochmal zusammen. Ja, ich musste vorhin leicht schmunzeln, wo Paki erzählt hat, dass er schon am Klausurwochenende da so ins Krankenhaus musste. Damit fing das eigentlich so ein bisschen an im Vorstand. Ja, nichtsdestotrotz, also es hat in dem Vorstand meines Erachtens vieles nicht funktioniert, aber das will ich überhaupt nicht an einzelnen Personen festmachen, da haben wir alle unseren Teil dazu beigetragen. Was ich halt vollkommen anders gewohnt war, ist eine Vorstandsarbeit, ja, Astrid, du kennst auch aus dem Landesvorstand, wo man sich halt wöchentlich zusammensetzt und Dinge bespricht. Das ist hier alles mehr doch zerfasert und ja, Paki hat sicherlich recht, wenn er sagt, wir haben das eine oder andere Mal haben wir uns nicht genug Mühe gegeben, da hinterher zu rennen, was läuft da gerade. Auf der anderen Seite, ja, ich war es nicht so gewohnt, auf der anderen Seite hat halt auch Paki manchmal vergessen, uns mitzunehmen. Aber ich glaube, im Großen und Ganzen war das gar nicht das Problem. Es war einfach das, es ist dazu gekommen, dass viele, ja, Aktive mehr oder weniger weggebrochen sind, dass eigentlich nur noch ein Haufen, ein kleines Häufchen Menschen die ganze Arbeit machen. Und dass du dann irgendwann wahrscheinlich auch einfach den Überblick verlierst und ja, dich nur noch auf dein Gebiet konzentrierst und das versuchst irgendwie halbwegs abzuarbeiten. Ja, das war halt bei mir zum Beispiel dann der Fall, wo Michael dann noch weggesprungen ist. Ja, die Gründe sei jetzt mal dahingestellt. Ich war damals sehr überrascht, als Paki mich angerufen hat, gesagt, ja, das und das. Ich sage, ja, schön. Im Großen und Ganzen, wir hatten im Bereich Gensäcke ein sehr schwieriges Jahr. Wir haben uns in der SG-Mitgliederbetreuung richtig mal die Haare gerauft und haben uns richtig mal, ja, aus Gründen gegenseitig angegangen. Aber ich muss ehrlich sagen, das hat sich alles wieder gegeben. Bin nach wie vor stolz, dass wir das Team haben und dass das immer noch läuft. Bitte auch hier gleich mal um Entschuldigung für manche Dinge, die da jetzt einfach geäußert werden von mir oder von anderen Menschen aus der SG-Mitgliederbetreuung. Aber wenn man da über Jahre lang so Arbeit reinsteckt und sich Gedanken macht, wie man verbessern machen kann und dann kommen so Satzungsänderungsanträge, die mir persönlich richtig auf den Sack gehen, dann platzt einem irgendwann mal der Kragen und deswegen, ja, es ist nicht immer ganz einfach. Und man vergisst halt so ein bisschen, dass die, keine Ahnung, 5, 6 Hanseln, die das jetzt gerade sind, die bekommen so immer den ersten Ärger ab. Also viele Sachen, die landen einfach nicht erst in der Gliederung, sondern die landen erst dort im Rettenheim vom Bund und werden dann von uns dort bearbeitet oder möglichst gut bearbeitet und dann dementsprechend weitergeleitet, wenn es ist. Aber ja, also es ist nicht immer ganz einfach, was das Team da leistet. Insofern bin ich stolz, dass wir uns da wieder zusammengerafft haben und dass das nach wie vor prima läuft. Ich kann die nur loben, alle Mann, wie sie dabei sind. Ich glaube, ganz besonders ohne Sven und Schlumpf, der ja auch immer wieder, ne, durch seine Art so ein bisschen auffällt, würde es die Verwaltung in der Piratenpartei nicht mehr geben. Also, was die beiden da an Arbeit reinstecken, das geht auf keine Kuhhaut. Und wenn wir die Leute bezahlen müssten, ja, da würde das ganze Geld, was Lothar verdient, da nicht reichen. Ja, ansonsten, die letzte Zeit hauptsächlich mit dem BBT zu tun gehabt, da so ein bisschen Sachen zu machen, dem Wirt mehr oder weniger hinterher telefonieren, was nicht immer ganz einfach war. Aber auch da ist jetzt so grob in alles in trockenen Tüchern, sage ich jetzt mal, und ja, der Rest wird sich zeigen. Ich freue mich auf den BBT, ich sehe aber auch, dass es ein wichtiger BBT ist, wo sich dann auch für mich entscheiden wird, wie es mit der Piratenpartei weitergeht. Also ich werde sicherlich Pirat bleiben, bis das Licht ausgeht. Aber ich sehe schon den BBT als wichtig, einfach um zu sehen, wie wollen wir weitermachen und ja, wie geht's weiter mit der Piratenpartei. Jo, dankeschön. Okay, dann gehen wir jetzt einfach mal so ein bisschen in die Fragerunde. Also was die Zuhörer jetzt anbelangt, ich freue mich sehr über jeden, der ans Saalmikrofon hüpft. Meldet euch bitte im Piratenpad zu Wort. Das ist dickerengel.piratenpad.de/423. Ansonsten gibt's im Pad ja schon so ein paar Geschichten. Ich versuche mal rauszupfriemeln, was jetzt gerade nicht unbedingt am Thema vorbeigeht. Eine Frage, die mit Sicherheit ziemlich viele Leute bewegt, ist, tritt Paki wieder als 1V an? Paggy, da müssen wir bei dir nachfragen. Ja, also normalerweise, wenn so eine Kandidaturseite aufgemacht wird im Wiki und da stehen die Kandidaten, dann bin ich auch, wenn ich mich davon überzeugt habe, dass ich antreten will, auch in der Liste drin. Ich habe mich aber noch nicht entschieden und insofern stehe ich da auch noch nicht drin. Das ist alles, was ich dazu im Moment zu sagen habe. Okay, ja, das können wir ja auch locker so akzeptieren. Das ist ja nicht das Problem. Ja, dann ist an sich noch eine Frage an dich dabei, die ich allerdings ein bisschen umformulieren möchte. Ja, inwieweit siehst du Verantwortung bei dir für Dinge, die schiefgelaufen sind? Oder fragen wir anders, was sind so die Lessons learned bei dir? Das ist eine super Frage. Also ich glaube, dass ich für den Teil, den ich gemacht habe, sowieso die Verantwortung übernehme. Und das hat nicht geholfen, den Abwärtstrend zu stoppen, weder in den Landtagswahlen noch in der Bundestagswahl. Ich bin da auch ganz ehrlich einfach ratlos, wahrscheinlich wie die meisten anderen auch. Also es gibt im Moment, was ich sehr begrüße, einen Großteil der Leute, die sagt, wir haben einfach große Baustellen. Was mit Sicherheit eine meiner Fehler war, war, mich alleine auf die Öffentlichkeitsarbeit zu konzentrieren und die Wahlkampfkampagne. Ich glaube, sag mal so, wenn ich Hellseher gewesen wäre, hätte ich meine Amtszeit das ganze Jahr dazu genutzt, die offenen Baustellen zu lösen. Das ist so mein Lesson learned. Ich könnte da jetzt noch weiter ausholen. Ich sag mal so, also es tut mir weh, dass wir so schlecht abgeschnitten haben. Und das ist, wenn jemand sagt, dass ich die Schuld bei anderen suche, das tue ich nicht. Das ist eine maßlose Unterstellung. Ziehe ich mir auch nicht rein. Ich mache das hier ehrenamtlich. Ihr wisst, was das für eine Arbeit war und auch wie viel Zeit ich da reingesteckt habe. Wenn ihr mir da jetzt irgendwie in den Rücken treten wollt, dann muss ich sagen, drehe ich mich um und halt euren Fuß fest. Also, sorry. Ja, ich habe mich nach vorne gestellt, ich glaube, meine Sachen, wo ich in der Öffentlichkeit war, recht gut gemacht. Klar waren da auch mal Fehler dabei. Aber ich hätte mir sonst was aus dem Hut zaubern können, glaube ich. Wir wären auch mit einer besseren Öffentlichkeitsarbeit nicht durchgedrungen. Ja, ich habe es ja neulich schon geschrieben, wir hätten uns wahrscheinlich allesamt orange anmalen können und Handstand vor dem Bundestag machen, da wäre auch nichts anderes passiert. Ich habe Bastian am Mikro. Ja, also erstmal möchte ich wirklich davor warnen, dass das hier so eine Aussprache wird, so nach dem Motto, wer hat am meisten Schuld und wer muss jetzt mit einem gebeugten Kopf durch die Welt rennen. Bringt überhaupt nichts. Vorstellung ist immer ein Kollektivorgan und da hat jeder immer irgendwas beizutragen. Manchmal, gerade Lothar hat es ja auch gesagt, macht man so Gedanken, ob man vielleicht da irgendwie nicht nur sein Fach hätte sehen sollen. Egal. Es ist gelaufen. Was mich aber wirklich interessiert, ist Folgendes. Also so ist ja so eine Murmeltier-Geschichte. Also täglich grüßt das Murmeltier. Ich frage ja immer gerne, also auf Bundesparteitagen, oder vorher, wenn so Kandidatengrillen ist, nach dem Team. Ich halte es für völlig unmöglich, dass jemand in einem Bundesvorstand ohne ein aktives Team überleben kann. Also er muss es mitbringen und es muss auch die gesamte Amtszeit über da sein. Und wenn ich jetzt mal ehrlich bin, ich habe so manche Köpfe schon gesehen von einigen Vorständen. Aber entweder waren sie ganz, ganz, ganz, ganz tief im Keller verborgen, haben nie was gemacht, oder jedenfalls nach außen, nicht nur in meinem Hintergrund, also im Backoffice. Aber es gab sie einfach nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass man ein Bundesvorstand in einer immer noch relativ großen Partei sein kann, ohne ein Team. Nicht nur Team aus einer Person, sondern Team, meine ich, sag mal so 2, 3, 4 Leute, die tatsächlich eigentlich das ganze Backoffice gestalten. Und da würde mich mal interessieren, ist das jetzt bei euch so gewesen? Habt ihr euer Team gehabt? Oder war das eher eine Fehlwahrnehmung? Oder ist es eine Fehlwahrnehmung von mir? Ich würde mich da einfach nur interessieren, wie auch so das weitergehen soll ohne Team gegebenenfalls. Keine Ahnung. Okay. Wer möchte denn? Mal zurückblickend oder vorausblickend, Falf? Zurückblickend. Hattet ihr ein unterstützendes Team? Jein, also ich hatte ein paar Leute, die mir am Anfang was zugesagt hatten, was sie dann aber auch aus verschiedensten Gründen nicht einhalten können. Dafür kamen dann aber neue dazu. Also ich habe immer so meine 3, 4 Leute gehabt, die direkt um mich herum gewuselt sind und irgendwelche Sachen erledigt haben. Okay, wie schaut's bei den anderen aus? Ich glaube, Bastian meint das mehr für den Gesamtvorstand, nicht? Und Nee, Entschuldigung. Ja, meinst du pro Person oder was? Pro Person. Jeder hat seinen Vorstandsbereich und ohne 3, 4 Leute kann er den nicht bestellen, aus meiner Sicht. Naja, ob es 3, 4 sein müssen, weiß ich nicht, aber sicherlich hast du recht, wenn du keine Unterstützung hast, kannst du das hier nicht leisten. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Es, Packi hat es vorhin schon erwähnt, es nimmt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Also der Tag geht eigentlich morgens um 6 los und hört, ja, wenn so eine Mumble-Runde zu Ende ist, hier auch gern mal um 10 oder um 11 auf, neben Familie, Badleben und dem Berufsleben natürlich noch. Das zieht sich natürlich über den Tag, wenn du da niemanden hast, der in irgendeiner Form das Ganze mitträgt und unterstützt und dich vielleicht auch mal erinnert an irgendwelche Tickets, auch Buchungen vornimmt oder Termine koordiniert, dann wirst du das nicht schaffen. Da kann ich dir nur recht geben. Ich selber habe die einen und den anderen und bin da auch sehr dankbar für, weil, wie ich es gerade schon erwähnte, es ist anders nicht machbar. Also es kann sich niemand hinstellen und sagen, ich komme in den Bundesvorstand und mache einfach mal. Das wird sehr, sehr schwierig. Ja. Noch jemand anders was hinzuzufügen? Ich kann nur einhaken. Also da hatte ich auch nicht angedacht, für mich ein Team rumzuhaben. Da wäre mir auch tatsächlich niemand eingefallen. Personallage ist ja auch angespannt. Die Leute haben alle schon doppelt und dreifach Positionen, wenn man die Gliederung mal runtergeht. Also das habe ich mich auch weiterhin nicht drum bemüht. Es ist natürlich von Vorteil, wenn man jemanden hat, der nochmal ein bisschen einen Blick von außen hat, vielleicht assistieren kann. Vorteil sehe ich dadurch, aber das war für mich illusorisch. Ja, mal so von der Schatzmeisterei aus. Ich sehe das eigentlich eher ein bisschen anders. Nicht, also dass bei 1V oder sowas der Vorstand ein Team hinter sich haben muss, ist relativ klar. Aber so bei der Schatzmeisterei sehe ich es eigentlich eher, dass das Team einen Vorstand haben muss. Also das Team ist das, was so der fixe Punkt in der Verwaltung ist, damit es auch wirklich durchgängig läuft. Da haben wir zum Glück Angestellte. Wir haben im Beitragskonto ein Team, was sehr selbstständig arbeitet. Und dieses Verwaltungsteam, das braucht dann halt einen Vorstand drüber. So sehe ich das da eigentlich eher. Ja, dem vom Luder kann ich mich eigentlich ein bisschen anschließen, zumindest was die SG-Mitgliederbetreuung betrifft, weil es gibt eigentlich nichts, was wir da nicht irgendwie gemeinsam besprechen. Unsere Mammelsitzungen sind regelmäßig und wir besprechen da auch eigentlich alles, was so die Zukunft betrifft. Und insofern, ja, ich bin nicht der Vorstand, der mit dem Team glücklich ist und da, ja, wie gesagt, gut zusammenarbeitet. Ich hatte allerdings auch noch ein anderes Glück. Ich muss ehrlich sagen, mit Mark Nice habe ich jemanden gefunden, der mich bei der IT wahnsinnig unterstützt hat, weil das natürlich für mich ein Bereich war, den ich mir eigentlich nicht auf die Fahne geschrieben hatte. Der dann halt auch so ein bisschen mehr oder weniger holder die Polder auf mich zugekommen ist. Ja, und was ich hier auch nochmal lobend erwähnen muss, ist unser Justizariat, die uns und also ja in letzter Zeit gerade sehr gut und sehr schnell und sehr oft geholfen haben, egal ob es jetzt Anfragen von uns waren oder ob irgendwelche Landesverbände was wissen wollten. Also insofern, es gibt einen recht großen Bereich von Tiefen für den BUFO, aber es ist halt, die sind, wie Steffen schon gesagt hat, eigentlich alle am Limit. Insofern, wer gerne mitarbeiten möchte, der IT sucht Leute, weiß nicht, wer sich qualifiziert wird fürs Justizariat, soll sich an Carsten oder selber ans Justizariat wenden. Es gibt immer was zu tun, so ist es nicht. Wobei ich gleich zur Richtigstellung mal, nicht, dass das falsch rüberkam, natürlich genau diese Menschen auch meinte mit Team und Unterstützung. Nicht? Also ohne diese Menschen da in den Funktionen, ob es nun IT oder auch Presse oder Justiziariat oder was wir an Unterstützung haben in den verschiedensten Bereichen, ist eben diese Geschichte nicht möglich. Ne? Presseteam, Wahlkampforga, da haben sich alle den Arsch aufgerissen, ganz ehrlich. Also muss man einfach mal so lobend erwähnen, ja. Ja, vor allem müsste man da vielleicht mal differenzieren, nur weil es irgendwem anders da nicht gefällt, was dabei rauskommt, heißt das ja nicht, dass die Menschen nicht gearbeitet haben. Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz wesentlicher Punkt, den man auch betrachten muss. Die Zeit wurde aufgebracht und die Menschen haben ja Dinge getan, weil sie meinen, dass sie es richtig tun. So. Und wenn hinterher jemand kommt und sagt so, ja, gefällt mir nicht, ja, okay, dann ist das halt eine subjektive Meinung. Das ändert aber nichts an der getanen und geleisteten Arbeit. Juhu, dankeschön erstmal. Dann eine kurze Anmerkung meinerseits. Menschen, die im Pet-Chat mit Beleidigungen um sich werfen, brauchen nicht unbedingt damit zu rechnen, dass ich ihre Fragen jetzt nochmal irgendwie großartig vorziehe. Dann habe ich Bastian am Mikrofon und bestenfalls hat sich schon wieder verzogen. Das hat sich eventuell erledigt. Wenn doch, komm einfach wieder. Ich habe dich gesehen. Bastian. Ja, ich habe noch eine Nachfrage, weil genau das meinte ich ja nicht. Also ich meinte ja nicht, dass das Team, die Beauftragten sind, die ja sowieso ihren Job machen. Also wir haben eine Bundes-IT, wir haben eine Schatzmeisterei im weiteren Sinne und wir haben auch Mitgliederverwaltung und so weiter und so fort. Das meine ich nicht. Das ist nicht das Team, was ein Bundesvorstand braucht, um seinen Job zu erledigen. Ich bin nicht ganz unerheblich auch für die Piratenpartei tätig, in verschiedenen Funktionen. Und das könnte ich nicht, wenn ich nicht auch Mitarbeiter hätte. So. Und das kann mir das überhaupt nicht vorstellen, wie ein Bundesvorstand, wie man im Bundesvorstand gehen kann, alleine. Also natürlich gibt es Beauftragte, aber die übernehmen organisatorische Aufgaben vielleicht in der Piratenpartei, aber nicht meine. Und das ist ein großer Unterschied. Und natürlich machen die Beauftragten sehr viel und das ist auch alles sehr lobenswert. Das steht aber nicht zur Debatte. Es ist einfach nur so von der Managersicht, du kannst als, und ich betrachte jeden Bundesvorstand als Manager eines Systems, kannst du nicht diese Aufgaben alleine wahrnehmen. Also dann wärst du ja so eine Art Übermensch. Und wenn man da jetzt nicht eine feste Struktur hat, halte ich das für äußerst schwierig. Und das war eigentlich so die Frage, ob das dann so bestanden hat. Aber ich habe jetzt wahrgenommen, es war ambivalent. Ich glaube, das ist der beste Ausdruck, der mir gerade einfällt. Ja, ich denke schon, dass es machbar ist. Hängt dann halt mit Arbeit zusammen und auch vor allen Dingen mit einer guten Organisation. Und wir haben ja nun auch Bundesvorstandsmitglieder hier, die ja auch ganz klar gesagt haben, sie haben da niemanden, sondern sie haben ihren Job alleine gemacht. Und es geht, natürlich geht das. Unterstützung ist natürlich schön, aber auch so eine Unterstützung wiederum muss koordiniert werden. Das ist ja nicht nur, dass mir denn jemand zu Hilfe da ist, sondern es muss ja dann auch gefüttert werden. Ob ich das jetzt in den Bereich Management rücken möchte, wie du es gerade ausgedrückt hast, weiß ich nicht, aber von alleine bewegt sich das dann auch nicht. Und von daher, es geht auch ohne, definitiv. Ja. Aber nicht ohne Beauftragte. Das oder du weißt halt auch immer nicht so genau, wir sind ja jetzt, sag ich mal, nicht ein Riesenhaufen an aktiven Leuten. Meisten kennen sich untereinander. Und wenn man sich so ein Team zusammensucht, dann fragt man natürlich Leute, die man aus vorheriger Vorstandszeit oder Kandidaturen oder was auch immer kennt, und fragt die im Vorfeld, kannst du mir da inhaltlich helfen, kannst du mir organisatorisch helfen? Und die haben aber wiederum auch ihre zusätzlichen Jobs in der Partei, wo dann auch mal turbulente Phasen sind, wo ein Landesverband unstetig ist im Vorstand und da muss nachgeholfen werden oder was auch immer. Mit Ehrenamtlern wirklich feste Teams aufzubauen, die durchgehend auf einem Niveau arbeiten, ist, glaube ich, für jede Organisation und auch für jedes Team schwierig. Ja, das ist eine echte Herausforderung. Ja. Der Allgemeinheit sei gesagt, dass ich jetzt versuche, die Fragen rauszupflücken, die jetzt nicht unbedingt eigentlich ins Kandidatengrillen am Freitag gehören. Eine hat mir besonders gut gefallen. Hat die Arbeit mit den jungen Piraten aus eurer Sicht besser funktioniert als mit den vorherigen Vorständen? Hat eine Zusammenarbeit überhaupt stattgefunden? Wie seht ihr das? Naja, wir haben die jungen Piraten, das haben sie eigentlich selber gemacht, aber natürlich mit unserer Unterstützung, ja, ich will nicht sagen wiederbelebt, aber es gibt sie wieder. Da war ja mal ein ganz absteigender Ast gewesen, der ja dann auch versucht hat, nicht nur die Menschen mitzunehmen, sondern auch Label. Die Wiedergründung hat funktioniert, der Kontakt besteht und wir sind jetzt auch wieder so weit, dass wir die jungen Piraten mit in die Bundesgeschäftsstelle auf, sodass sie da auch einen Anlaufpunkt haben und eine zentrale Stelle. Also ansonsten arbeiten die autark. Also wir sind ja nicht die Überpartei, wenn man das so bezeichnen möchte, sondern es ist ein eigenständiger Film und der Kontakt besteht und ich denke, das ist auch in Ordnung so. Haki? Ja, ich habe ja von Anfang an gesagt, dass ich die Jugendorganisation unterstützen möchte und habe auch von Anfang an den Jojo, den Vorsitzenden der Jungen Piraten, halt mit in alle 1V-Treffen reingeholt. Wir haben einen Teiler aufgebaut, wo ich ihn auch mit reingenommen habe und ihn versucht, dann an allen möglichen Entscheidungen auch teilzuhaben. Wir haben regelmäßig telefoniert. Ich habe auch mit der Lea viel telefoniert oder auch mit den anderen UPs Kontakt gehabt. Wir haben die zu den Marinas eingeladen, im Wahlkampf, auf Demos und wo wir sonst noch so selbst für Beiträge auf der Bundeswebseite haben wir immer wieder gesagt, kommt Leute, wenn ihr irgendwas habt, bringt euch ein. Wir hatten dieses Mal auch unglaublich viele sehr junge Kandidaten. Also ich glaube, da ist noch einiges möglich, aber ich glaube, dass das ein ganz guter Anfang jetzt war für die neu gegründeten jungen Piraten. Okay, gut, vielen Dank. Ich kriege übrigens gerade die Nachricht rein, dass Christos heute leider nicht kommen kann. Der hat tatsächlich familiäre Verpflichtungen. Das geht natürlich schon vor Ehrenamtsarbeit. Ja, dann gucken wir doch mal. Ja, da ist nochmal die Frage nach den Kooperationsgesprächen mit anderen Mini-Parteien. Wie gesagt, das möchte ich jetzt nicht als eine Zukunftsgeschichte sehen, ne? Sondern tatsächlich ist das was, wovon ihr denkt, dass man das weiterführen sollte, dass das eventuell eine von Erfolg gekrönte Angelegenheit sein könnte und wie, wenn überhaupt, sollte man das denn eigentlich angehen? Ich fange jetzt mal ganz bewusst erstmal mit Carsten an, damit der Paki Luft holen kann. Viel Spaß! Danke, Astrid. Bitte. Ja, danke, Astrid. Ja, was soll ich sagen? Fusion, also für mich persönlich steht keine Fusion im Raum. Gemeinsamkeiten gibt es sicherlich mit der einen oder anderen Partei. Wäre die nicht vorhanden, hätte es auch diese Gespräche damals nicht gegeben. Natürlich kann man diese Gemeinsamkeiten auch besprechen. Das halte ich auch für absolut zulässig. Eine Fusion, nein. Wir sind als Partei sicherlich offen für neue Mitglieder, aber ich glaube, das ist im Moment nicht der Zeitraum, über irgendwelche Fusionsgespräche nachzudenken, weil da steht, glaube ich, an erster Stelle erstmal, dass wir uns wieder konsolidieren, dass wir unsere Richtung finden Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass uns das gelingen wird. Und durch diese Richtung, die wir finden werden in gemeinsamer Arbeit, wird es uns auch gelingen, wieder mehr Menschen mitzunehmen. Und da braucht es dann keine Fusion. Okay, Paki? Ja, der René Pönitz hat mir ja den Gefallen getan, den Antrag, den ich sonst ursprünglich gestellt hätte, auf den Bundesparteitag zu stellen, wo es einfach um die Frage geht, ob die Basis dem Bundesvorstand den Auftrag gibt, mit anderen Parteien Sondierungsgespräche, Kooperationsgespräche aufzunehmen. Ich halte das in jedem Fall für sinnvoll. Ich halte auch das für sehr sinnvoll, sich jetzt mal nach diesem Wahlergebnis auch mal zu überlegen, wo gibt's Überschneidungen, wo kann man eventuell zusammenarbeiten und auf längere Sicht, also ich rede jetzt nicht vom nächsten halben Jahr und auch nicht von dem, was manchmal hier so an die Wand gebracht wird, was auch parteirechtlich gar nicht geht. Es gibt nämlich keine Fusion im Parteiengesetz. Es gibt nur eine Neugründung oder ein Aufsaugen aller Parteien in einer Partei. Und wenn man sich die Größen der einzelnen Kleinstparteien auf dem Markt anguckt, dann bleibt eigentlich auch nur das, was Carsten sagt, nämlich eine Konsolidierung der Piraten mit dem Ziel, alle anderen Kleinstparteien in die Piraten zu holen und dann eben einen Kompromiss zu finden. So. Aber das muss die Basis entscheiden und das habe ich immer gesagt. Insofern ja, bin ich gespannt, was der Antrag, der auf dem Bundesparteitag so mit sich bringt, wie die Basis sich entscheidet. Und alles andere habe ich zu dem Thema, glaube ich, schon vor Monaten gesagt. Ja, das denke ich auch. Tensor? Ja, eine formale Frage dazu. Und zwar, kann man denn wenigstens eine gemeinsame Liste zu der Europawahl machen mit einigen anderen kleinen Parteien? Soweit ich weiß, geht das, ja. Aber ich bin kein Parteienrechtler und das sollten nochmal richtig Leute prüfen, die da sich auskennen. Wenn, dann hat das nichts mit dem Parteienrecht zu tun, sondern mit dem Wahlgesetz. Bei der Bundestagswahl würde es zum Beispiel nicht gehen, weil da muss man eine einstaatliche Versicherung abgeben, dass man nicht Mitglied einer anderen Partei ist. Man kann parteilos einer anderen Liste einer Partei sein, aber nicht aus einer anderen Partei heraus. Wie es bei der EU-Wahl aussieht, müssen wir halt das Wahlgesetz entsprechend angucken. Na, wäre ein guter Einstieg. Ist nur so eine Idee. Danke. Ja, okay. Ihr habt mal wieder alle keine Lust, ans Mikro zu kommen, ne? Ja, dann muss ich doch mal einmal kurz nochmal durchgucken. Ah, Alcades, erzähl. Ja, wenn du es schon nach mir verlangst. Aber ja. Ich wollte eigentlich bei Carsten nochmal nachfragen, weil Paki hat von Fusion gesprochen, beziehungsweise von Konsolidierung und du sprachst eher davon keine Fusion. Fusion gibt's nicht. Ja, genau, darauf wollte ich hinaus. Ich habe diesen Begriff genommen, weil er so im Patch steht. Daher eine klare Absage an eine Fusion, die, wie Paki dann ja auch sagt, rechtlich gar nicht möglich ist. Deswegen habe ich ja gesagt, eine Konsolidierung der Partei, also unserer Partei, und dann die Menschen wieder mitnehmen. Dann haben wir auch wieder mehr Mitglieder. Dann habe ich dich falsch verstanden. Danke dir. Gerne. Aber ich möchte kurz, da wir gerade bei dem Thema sind, mal eine andere ketzerische Frage in den Raum stellen. Der Vorsitzende von der Partei Demokratie in Bewegung hat mich gestern angeschrieben und würde gerne sich mit mir treffen. Da würde ich doch gerne mal wissen, ob ich das jetzt darf oder ob das gegen unseren Vorstandsbeschluss verstößt. Tja, Jungs, dann erzählt mal. Willst du ihn heiraten oder nur mit ihm sprechen? Ich habe den noch nie gesehen, also war das mal ab, nicht so mit der Tür ins Haus fallen. Und vor oder nach dem BBT? Tja, das ist halt die Frage. Also er hat mich gefragt, ob ich entweder Lust hätte, jetzt die Woche oder nächste Woche nach Aachen zu kommen. Ich glaube nicht, dass er aus Aachen nach Regensburg kommt, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe gesagt, ich werde mal im Vorstand nachfragen, beziehungsweise ich stelle das jetzt hier einfach mal zur Diskussion, ob wir mal telefonieren. Ich sehe kein Grund, der dagegen spricht, mit ihm zu sprechen. Das ist ja dann immer das, was als Ergebnis dabei herauskommt. Und solange es erstmal Sondierungsgespräche sind in dem Rahmen, wüsste ich nicht, warum die nicht geführt werden sollen. Weil ansonsten kann ich ja gar nicht erkennen, welche Gemeinsamkeiten man hat. Dann kann ich nicht immer nur die Programme übereinander legen, sondern man muss ja auch die Menschen kennen. Von daher finde ich das in Ordnung. Die Frage ist nur, was soll dabei hinterher rauskommen? Weswegen sollen diese Gespräche geführt werden? Ja, um da jetzt kurz drauf zu antworten, also was er zum Beispiel noch nicht weiß, ist, dass wir diesen Antrag gestellt haben oder dass der Antrag auf den Bundesparteitag gestellt wurde. So ein allgemeiner Austausch über den Wahlkampf, über die, ich sag mal, Zusammensetzung der Partei und unsere persönlichen Erfahrungen aus dem Wahlkampf und einfach mal so ein paar Informationen rausholen, wie die sich so aufstellen, das kann ich ja durchaus machen. Also ich werde jetzt mit dem irgendwie keine Pläne schmieden. Ja, was spricht dagegen? Ja, ist halt einfach transparent zur Rede stellen, zur Diskussion stellen. Hab da so meine Erfahrung gemacht, weißt du? Ach, erzähl doch nicht sowas. Okay, ich gehe jetzt aber auch nochmal so ein bisschen weiter. Bastian, ich hoffe sehr, dass du mir verzeihst, dass ich erstmal The Bug und Captain Leto dran nehme, weil die beiden eben noch nichts gefragt haben. The Bug. Ja, ich habe nur ein ganz kurzes Statement dazu. Sondierungsgespräche, klar, man muss ja schauen, was man für Möglichkeiten hat. Aber bitte nicht gleich wieder eine Pressekonferenz. Okay, das ist dann wohl wahrgenommen. Captain Leto? Hallo, genau mein Reden. Auch der Bucky ja selbst auf die letzte Situation ein bisschen anspielte. Reden, klar, mit jedem, der jetzt nicht irgendwie aus der Nazi-Ecke ist oder so, da sehe ich auch überhaupt kein Problem drin. Aber dann bitte keine Botschaften an die Presse, was denn gerade passiert oder so, oder was denn jetzt beschlossen wird, irgendwo anders verkünden, sondern dann doch eher intern. Also das fand ich letztes Mal auch sehr, sehr unschön, aber wie gesagt, gegen große Sprechen finde ich nichts einzuwenden. Jo, dankeschön. Bastian. Ja, bin ich gewohnt. Der Punkt ist, ich hätte so einen Lackmustest, kennt das ja vielleicht noch so aus der Schule mit der Chemie und so. Mach das doch mal einfach auf Mumble oder in einem anderen öffentlichen Rahmen, Videokonferenz, you name it. Mach doch da mal euer Sondierungsgespräch. Dann weiß ich nämlich, ob der sondiert wird, also ich weiß ja auch nicht, wer eigentlich wen sondiert, da weiß ich doch, ob der überhaupt bereit ist, sozusagen das, was wir eigentlich mal angefangen haben, in innerparteilicher Transparenz zu leben, auch mitzuleben und auch andere teilhaben zu lassen an seinen Gedanken. Das könnte doch eine sehr interessante Geschichte werden. Und ich glaube, dann hätte man nämlich alle Bedenken ganz schnell beiseite gewischt, ob da irgendwie eine schwarze Messe gesungen wird. Das war der Vorwurf, der vorher im Raume stand, weil ja nur sehr Eingeweihte gewusst haben, dass da überhaupt was im Busch ist. Und auch die Partner, die dafür ausgewählt worden sind, naja, sagen wir mal so, schon in der Vergangenheit gezeigt haben, dass sie nicht unbedingt das verkörpern, was zumindest der allgemeine durchschnittliche Pirat vielleicht sich wünscht. Vielleicht wäre das ja mal eine Lösung, so eine Sache zu machen. Das wäre auch ein schickes Zeichen nach außen, so für die Bevölkerung und so, dass wir solche Sachen nämlich nicht im Hinterzimmer machen, sondern wirklich öffentlich. Jo, dankeschön. Noch Statements von eurer Seite her dazu? Ich gehe mal kurz drauf ein, weil da so ein paar Sachen vermischt werden und auch Annahmen getroffen werden von Bastian. Ich habe immer so ein bisschen Schwierigkeiten mit so Wörtern wie piratisch und was alle Piraten annehmen würden, weil das doch immer auch von einer faktenbasierten Sachlage abschweift. Ich habe vorher natürlich die anderen Vorstände gefragt, ob sie auch öffentlich mit mir reden wollen, und das abgelehnt. Ich habe meinen Kollegen das mitgeteilt. Das war eben Konsens, dass wir diese Gespräche erstmal nicht öffentlich führen. Ich werde auch den Alexander von DIP fragen, ob er da Bock drauf hat, sich auch mit mir zusammen im Gespräch der Piratenbasis oder vielleicht auch den Leuten von DIB die wir da dann natürlich zu einladen würden, womöglich dann aufs Mumble oder auf einer öffentlichen Podiumsdiskussion oder was auch immer. Davon gehe ich grundsätzlich aus. Also ist mein Anspruch an Politik. Nur wenn ich solche Gespräche führe, dann habe ich eben ein Gegenüber. Ja? Und wenn ich mit einem Journalisten spreche und er sagt mir, ich möchte das gerne hier unerkannt führen, dann ziehe ich den nicht auf die Bühne, einfach gegen seinen Willen. Das möchte ich einfach an der Stelle nochmal klarstellen. Also dass intransparent und auf jeden Fall verhindert wurde, das geheim zu halten oder so, war an der Stelle nicht meine Intention, sondern es ging erstmal darum, so viele Leute überhaupt an einen Tisch zu bringen und mal darüber zu reden. Und da muss man sich solchen Bedingungen dann auch stellen, wenn die anderen das nicht wollen, öffentlich. Okay, vielen Dank. Jetzt stehe ich wieder da und muss so ein bisschen was rauspfriemeln. Ach ja, ich habe hier auch noch mal was sehr Schönes. Unser Kernthema war ja eigentlich mehr Demokratie wagen, digitale Demokratie und Partizipation. Wie seht ihr denn da den Stand? Ist das ein Vorstandsthema oder eher was für die Basis aus eurer Sicht? Ich antworte mal direkt darauf, weil ich an dem Thema gestern noch dran war. Das Problem ist, digitale Demokratie, Partizipation der BEO haben sich einfach aus programmiertechnischer Sicht nicht so entwickelt, wie wir es gerne gehabt hätten. Es gab eine Initiative in Bayern und der Schweiz, die relativ weit fortgeschritten ist, die auch gerade getestet wird, die aber noch Entwicklungszeit braucht. Und es gibt eine Initiative aus NRW, aus der Piratenfraktion NRW, die ein Open-Source-Programm haben programmieren lassen, was weiter genutzt werden kann. Und da sind in beiden Fällen die Situation so, dass es momentan noch an technischen Voraussetzungen dafür fehlt, den BEO umzusetzen. So, das ist der aktuelle Stand und die können wir auch nicht beschleunigen, außer es schmeißt uns jemand irgendwie 50.000 Euro rüber und wir beschäftigen mal schnell ein paar Programmierer. Die angegebene Entwicklungszeit, was aus Bayern kam, ist noch relativ hoch. Angegebene Zeit, die aus NRW kam, ist etwas niedriger. Da reden wir von ein paar Monaten. Das eine geht mehr in Richtung ein Jahr, das andere geht eher in Richtung ein halbes Jahr. Wir machen schon Scherze darüber, ob wir den BEO nicht umbenennen in Basisentscheid Reloaded, also BER. Damit wir da irgendwie so einen kleinen parallelen Witz fahren können. Ich habe auch schon vorgeschlagen, dass wir einen Wettbewerb ausschreiben, was eher fertig wird. Da wird man schon mal sarkastisch, aber ich kann euch leider nichts Besseres mitteilen. Ich weiß nicht, ob die Kollegen mehr wissen, ob ihr noch irgendwo was gehört habt, aber das ist zumindest gerade mein Stand. Ja, wie sind denn so die Sichtweisen der anderen? Ja, was Paki sagte, deckt sich auch mit meinem Stand. Es wäre tatsächlich so, mit ungefähr 50.000 Euro zwei Programmierern könnte man das schneller über die Bühne ziehen. Ansonsten ist man da tatsächlich auf Initiative aus der Partei angewiesen. Und da haben wir, glaube ich, nur zwei oder drei Leute, die das so können, an den Sachen weiterarbeiten, die da gerade vorliegen. Und ja, da gibt's halt einen Engpass. Und das dauert tatsächlich auch viel länger, als wir uns das zu Anfang der Sache vorgestellt haben. Ja, ich meine, das eine ist das BEO, das ist eine Satzung, das muss weitergehen, relativ klar. Aber wir haben ja jetzt in letzter Zeit auch mal verstärkt wieder auf bestehende Tools gesetzt. Das wäre eventuell so eine Übergangslösung, wie ich mir vorstellen kann. Wir müssen halt nur zusehen, dass das auch mehr dann wird als einfach nur irgendwo ein Tweet und ein Text im Vorstandsportal oder sowas, sondern dass man das auch tatsächlich politisch umsetzt. Aber wenn man das entsprechend vorantreibt, dann kann man die Zeit, bis der BEO fertig ist, vielleicht auch so überbrücken. Ja, vielleicht eine kleine Ergänzung dazu. Was Lothar sagte, ja, andere Sachen ja, die Frage der Woche, wisst ihr ja, und könnt ihr euch so vorstellen, im Vorstand wird zugearbeitet, man denkt sich die Fragen aus, Antworten kommen rein, Feedback kommt rein und da ist die Frage, wie geht's weiter? Das ist ja auch eine schöne Sache für ein Team zum Beispiel, das sich dafür interessiert, 2-3 Leute, wo es ums Verschicken geht, wo es ums Feedback sammeln geht und wo es ums Feedback auswerten geht. Das ist eine Sache, wenn sich da jemand interessiert und der nächste Vorstand das weitermacht, wo man ansetzen kann für Mitarbeit, das wird schon mal bei dieser Überbrückungsmöglichkeit zum Beispiel helfen, wäre ein Beispiel, wie man sich hier betätigen könnte. Ja, um das zu ergänzen, was Lothar auch gerade gesagt hat, dieses Tool mit der Frage der Woche, diese Lime Survey, die würde ich auch gar nicht mal unbedingt jetzt stoppen, wenn wir den BO haben, weil das einfach nochmal für Leute, die jetzt sagen, ich habe keine Lust, mich da anzumelden, ich habe keine Lust, mich da täglich mit zu beschäftigen. Mir reicht das, wenn ich einmal die Woche oder alle paar Wochen so eine Mail bekomme und da mich durchklicken kann. Ja. Es gibt ja die unterschiedlichsten Interessenslagen. Und wir wollen auf jeden Fall noch, das habe ich jetzt meinen Kollegen noch nicht mitgeteilt oder mitteilen können, dass wir haben noch 3 Fragen, die jetzt diese Woche rausgehen. Die werde ich meinen Kollegen jetzt zuschicken und dann hoffe ich, dass Thomas die diese Woche noch rausschickt, dass wir die auf dem Bundesparteitag also die Auswertung haben. Ja, ja, ich frage jetzt einfach auch nochmal was mir gerade unterwegs so eingefallen ist, weil hier ja auch nochmal eine Frage war, wie denn die Partei finanziell dastünde. Wir haben ja einige Angestellte, nicht so sehr viele, aber doch so den einen oder anderen, unter anderem einen Pressesprecher. Ja, wie sieht es denn eigentlich mit der Finanzierung aus? Worauf können, dürfen, sollen, müssen wir uns da vorbereiten? Weil ja doch dann so ein bisschen was wegfällt auf lange Sicht. Ja, hatte ich ja schon mal anfangs ein bisschen dargestellt. Die Finanzierung, also Parteienfinanzierung, wird der nächste Bescheid 13-15% niedriger ausfallen als der letzte. Dann im Jahr darauf wird es aufgrund der aktuellen Mitgliedsbeitrags- und Spendensituation sehr stark nach unten gehen, weil wir nach wie vor durch die Eigeneinnahmen gedeckelt sind. Das ist was, wo wir ran müssen. Meine Pressesprecher ist jetzt durch die Zuschüsse der Landesverbände bis zum 31.12. soweit gedeckt, zwischen den Landesverbänden und Rest von dem Budget, Pressebudget. Danach, der Folgevorstand, muss sich natürlich was überlegen, wie das mit der Presseöffentlichkeitsarbeit weitergeht, aber das sollte dann der Folgevorstand auch wirklich entscheiden und kalkulieren. Das können wir vor dem BPT wohl eher schwierig sagen. Ja, dann ist da noch so eine Ausblicksfrage, die mir auch sehr, sehr gut gefällt. Wo seht ihr denn die Piratenpartei in 5 Jahren? Gibt es Themen, wo ihr Potenzial auf substanzielle Fortschritte seht? Und was ist eigentlich in den letzten Jahren besser geworden? Also wenn ich jetzt antworte, wird es sehr böse. So, das macht ihr erstmal. Es ist, also das sind wirklich sehr schwierige Fragen. Ne? Der Zeitraum ist sehr groß. Ich glaube, das ist auch immer unser größtes Problem, dass wir unsere sogenannten Milestones, das sollten Schritte sein, die man erreichen kann. Und jetzt in die Zukunft zu schauen, wo die Piratenpartei in 5 Jahren stehen wird. Ich denke, das ist wirklich die Glaskugel, die man dann wirft und wird nichts bringen. Mich würde erfreuen, wenn wir mal vorausschauend in 2019 gehen, dass man sagt, wir haben in 2018 die Landtagswahlen in Hessen und in Bayern, die begleitet werden müssen, wo hoffentlich auch schon ein paar Punkte einfließen können in den Landesverbänden, in den Betroffenen, wo man sagen kann, okay, das hätte man zur Bundestagswahl vielleicht anders machen können oder auch zur Landtagswahl Niedersachsen oder auch in NRW, dass da Erfahrungen mit einfließen und dann die Europawahl. Und da würde ich sagen, sehe ich uns schon als eine Partei, die Mandate erringen kann und wird. Und ich sage bewusst Mandate, nicht nur ein Mandat. Das wäre mein Vorausblick. Weiter will ich gar nicht gucken wollen. Okay, fragen wir doch einfach mal so ein bisschen außenrum, weil ich Packi jetzt auch nicht in die Situation bringen möchte, dass es schlimm wird. Sag dann anschließend in meinem Rechenschaftsbericht ein paar Sachen dazu. Ich glaube, das kommt besser. Okay. Dann Lothar, Steffen, Thomas, habt ihr da auch so ein bisschen, sagen wir mal, ein Statement dazu? Na, wie ist so der Ausblick? Ich denke, also was ich, um einen vernünftigen Ausblick zu haben, muss man natürlich die aktuelle Gründe für die aktuelle Situation so ein bisschen sehen. Hat wie üblich jeder so seine eigene Vorstellung, was es im Bewusstsein weitergehen muss. Meine persönliche ist da, wir müssen wieder sehen, dass uns gesellschaftliche Gruppierungen als ihr politischer Arm sehen, sprich, dass wir nicht versuchen, was für uns selbst zu machen und hoffen, dass andere mit uns mitgehen, sondern wirklich, dass Gruppierungen uns als ihre politische Vertretung sehen. Das war vor etlichen Jahren, war es mal so, AKV hat gerufen, Piraten sind gekommen und umgekehrt war es genauso. Mit Anonymous haben wir tolle Aktionen gemacht, gegenseitig. Das ist halt verloren gegangen und wenn wir schaffen, sowas wieder aufzubauen, dann ist das wirklich so, gebe ich Carsten auch recht, dann sehe ich uns auch darin, dass wir bis zur Europawahl dahin sind, dass wir wieder mehrere Mandate gewinnen können. Und Dankeschön. Okay, ich mache das jetzt einfach mal so, weil ich solche Sachen ganz gerne einfach mal ein bisschen positiv beschließe, dass ich euch frage, was war denn so richtig, richtig gut an dieser Amtszeit? Was gehört so zu den Sachen, wo ihr sagt, ja, dafür habe ich es gern gemacht? Richtig gut ist ja so ein Superlativ. Aber ich sehe das genauso wie in den zwei Jahren davor. Es gibt diese Partei lebt, diese Partei hat mehr als genügend Programmpunkte, die es gilt, nach außen zu tragen, weil sie einfach wichtig sind. Und von daher ist das für mich, man sieht es ja auch an der Beteiligung heute Abend hier, 64 Personen, die am Mumble teilnehmen. Wir haben noch so viele Menschen, die aktiv sind für unsere Themen und dafür gerade stehen, die sich bei Nieselwetter irgendwo an den Infostand stellen und anderen Menschen das Programm mitgeben möchten und sie überzeugen möchten, uns zu wählen. Das sind alles Motivationsfaktoren, die ich mitnehme, wo ich sage, dafür lohnt es auch, seine Zeit aufzubringen und sich entsprechend dann hier in diesem Punkte zu engagieren. Und das sind für mich ganz positive Punkte, definitiv. Jo, Steffen? Ja, die Frage trifft mich unvorbereitet. Also ich finde es tatsächlich sehr positiv, dass der Vorstand so weit gehalten hat. Abgesehen von diesem einen Abgang, der sehr spontan kam. Ich habe viele Stimmen gehört, die sagten, schafft ihr nicht, fliegt auseinander, nö. Da wurde sich zusammengerissen und mit allem Krach hat das so weit gehalten und es wurde bis zum Schluss jetzt zusammengearbeitet. Wie es die nächsten zwei Wochen ist, wissen wir noch nicht. Das werden wir dann zum WPT sehen. Ja, bin ich positiv beeinflusst dadurch, nicht unbedingt überrascht, aber das möchte ich nochmal erfreuen. Thomas? Tja, was gibt es Positives? Also aus dem Vorstand, wie Steffen schon sagt, dass wir das irgendwie doch hinbekommen haben. Und wie gesagt, ich möchte das auch nicht an irgendwelchen Personen festmachen, sondern wir als Vorstand haben das irgendwie jetzt hinbekommen, mit allen Schwierigkeiten umzugehen. Was für mich wichtig ist, ich sehe immer noch, dass die Piraten gebraucht werden. Für mich, wir hatten vorhin das Thema Zukunft, war ich gerade nur so halb dabei. Für mich ist auch wichtig, der nächste PPT, da eine Diskussionsgrundlage zu finden, wie geht's weiter. Ich sehe gerade in Bayern nächstes Jahr, ja, wird es schwer werden für uns. In Bayern ist es eh nicht ganz einfach für die Piraten und nächstes Jahr werden wir es richtig schwer haben. Und insofern, ich sehe, dass wir haufenweise neue Mitglieder haben in Bayern und kann das auch für bundesweit bestätigen. Insofern, das motiviert mich. Also es sieht immer noch danach aus, als wenn das Thema Piratenpartei noch interessant ist für Menschen. Und ja, das freut mich und da hoffe ich, dass wir das irgendwie wieder auf die richtige Bahn bekommen. Das ist schön. Lothar? Ja, ich meine so, was war positiv? Ergebnisse natürlich nicht, aber das willst du jetzt nicht hören. Du willst ja wirklich was Positives hören. Zum einen, wir leben noch. Das heißt, wir haben auch so die schwierige Zeit, haben wir überstanden. Und auch ganz positiv, es gibt viele tolle Leute in der Partei, mit denen Spaß macht zu arbeiten. Das ist auf alle Fälle das, was für mich das Positivste momentan ist. Und der Rechenschaftsbericht ist fertig geworden. Was ist fertig? Achso, der letzte. Ja, also ja. Der 2015er. Och Gott, ja, da sind wir jetzt mal großzügig. Paki! Ja, das stimmt natürlich, was ihr alle sagt. Also das kann ich auch so nur unterschreiben. Jetzt mal von den ganzen Erlebnissen. Ich war ja relativ unterwegs, viel unterwegs. Ich habe gestern, vorgestern meine Reiseübersicht mal gemacht, wo ich alles war. Und mir fallen halt ganz viele kleine Sachen auf, weil ich auch mit Menschen zu tun hatte, die uns sehr kritische Fragen stellen, die uns teilweise auch unsere Konkurrenz sind, die uns gar nicht haben wollen, ja. Und da bekomme ich halt eben, also habe ich Situationen erlebt und auch tolle Momente gehabt, und da ziehe ich jetzt nur mal ein paar raus. Zum Beispiel ein Christian Lindner, der bei der Landtagswahl in NRW auf mich zukommt, mich in den Arm nimmt und sagt, Paki, macht bitte weiter, ihr seid wichtig, ihr werdet gebraucht. Ja, auch einzelne FDP-Leute hier aus Düsseldorf, Ratsleute, die dann im Landtag gelandet sind, die noch extra zu unserer Wahlparty gekommen sind und uns getröstet haben. Das zeigt irgendwo Größe und das zeigt aber auch, dass wir nicht einfach irgendeine blöde, blau angestrichene Puppelfanz-Partei sind, sondern dass wir uns Respekt erarbeitet haben bei unserer politischen Konkurrenz und dass wir bekannt sind, dass ich auch bekannt geworden bin im Laufe eines Jahres, was eigentlich sehr unüblich ist. Also normalerweise gucken die einen mit dem Arsch nicht an. Dass dann auf Augenhöhe mit mir geredet wurde, hat mir gezeigt, dass die Ideen und auch die Stellung der Piraten und so schlecht wir jetzt gerade auch abgeschnitten haben, als sehr wichtig betrachtet werden. Es gab Momente mit Journalisten, die mir gesagt haben, sie haben mal über einen Eintritt nachgedacht, sie finden es wichtig, darüber zu schreiben. Ich kann jetzt keine Namen nennen, weil das einzelne Leute kompromittieren würde, aber es gibt unglaublich viele sehr intelligente Menschen, die uns wünschen, dass wir wieder Erfolg haben, die uns auch wünschen, dass wir aus diesem Wahlergebnis jetzt einen richtig krassen Neuanfang hinbekommen, die auch, wenn man sie fragt, durchaus bereit wären, uns da zu helfen. Ich habe auch festgestellt, das hat man zum Beispiel an meinem Kontakt zu Thomas Koch gesehen, der manchen von euch ja ein Begriff ist, der aus dem Nichts einfach gesagt hat, ich helfe euch. der mich großartig beraten hat mit allen möglichen Sachen. Vitali Shklyarov, der Wahlkampfmanager von Bernie Sanders, mit dem ich 3 Stunden lang nachts telefoniert habe und mich beraten hat und jetzt im Nachhinein auch noch mit mir in Kontakt ist und überlegt, wie er uns helfen kann. Also das waren so für mich Momente, wo ich einfach auch mal über meinen Schatten gesprungen bin, über Leute einfach angequatscht habe und mir gezeigt hat, wir leben gerade in einer Welt, wo unglaublich viel in Bewegung ist und da braucht es auch kleine Gruppierungen wie uns und auch vielleicht mal nicht so erfolgreiche Gruppierungen wie uns, die aber für was stehen, die auch ein Rückgrat haben, weil jeder weiß, da war mal ein Erfolg, da kann auch wieder schnell ein ganz, ganz leichter Stimmungswechsel kommen und dann sind die Piraten auch wieder da. Also das waren so Momente, die mich daran erinnert haben, was ich eigentlich mache und warum ich es eigentlich auch mache. Und das solltet ihr euch alle bewahren. Das ist unglaublich wichtig für jede Motivation, aber auch für solche Gespräche. Und ich finde, wir müssen jetzt einen wirklichen Erneuerungsprozess anstreben. Ich weiß nur leider noch nicht und kann noch nicht versprechen, ob ich da im Vorstand mitarbeite oder sonst wo. Das entscheide ich halt eben erst nächste Woche. Okay, das war dann ja mal ein sehr schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei den anwesenden Vorstandsmitgliedern fürs Dasein und Rede und Antwort stehen. Bei den Fragestellern und bei den Zuhörern. Ich hoffe, das war jetzt eine interessante Stunde und 5 Minuten für euch. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns dann wahrscheinlich in Regensburg. Und danach hören wir uns wahrscheinlich auch wieder im Mumble. Auf Wiederhören!